1. Nach einiger Zeit, waren der Weisen und Kurti Simpson mit einem Ziegenbockchen zurück, im Sein Frau zu besuchen, doch Vater verweigert im den Zutritt zu ihrem Zimmer. 2. Der Vater erklärt, OSEI Festivon ausgegangen, das Simpson SIE Hassan Word, Weshalber SIE seinem Gefahrten gegeben habe, stattdessen Botto im die Schonier, Junge Schwesteren. 3. Simpson entgegnet Jedoch, dass Diocese mal kein should trage, when a den Philisten Schaden zufuge, DASIE in Zuest provosiert hatten. 4. Daraufhin fing 300 Fuchser, band SIE Parweis und den Schwanzen zusammen und befestigt Jewels ein brennend Fackel in der Mitte. 5. Nachdem die Fackeln entzündet hat, ließ die Tier in die Getreidfelder der Feiliste laufen, wo dort sowohl die Ernte als auch die Olivenhain vollständig verbrannten. 6. Als die Feiliste nach dem Verantwortlichen such 10, erfuhren SIE, das Simpson aus rasch gehandelt hat, weil sein Schwiegerväter in die Ehefrau weggenommen hat, daraufhin verbrannten SIE die Frau und ihren Vater. 7. Simpson erklärt ihnen Jedoch, dass nicht eher ruhen word, bis für dies tat ein angemessen rasch an ihnen gut habe. 8. Ergriff SIE mit großer Harten und fügte ihnen ein schwer Niederlage zu, bevor sich in ein Felsbolt bei ihm zurückzog, dort zu bleiben. 9. Infolgedessen ruckten die Feiliste mit ihrem hier aus, schlugen Lager im Gebiet von Juda auf und breiteten sich bis nach Lehi aus 10. Die Männer Judas erkundigten sich nach dem Grund für diesen Angriff, worauf die Feiliste antworteten, SIE seien gekommen, Simpson gefangen zu nehmen und in für sein Taten zu bestrafen. 11. Daraufhin zogen 3000 Männer aus Judas zur Felsbolt von ihm und warfen Simpson vor, ihr Sicherheit zu gefahren, die Feiliste über SIE herrschten. 12. SIE erklärten im, dies SIE in festnehmen mussten, in den Philisten ausgeliefen, woraufhin Simpson von ihnen das Versprechen verlangte, in nicht selbst zu toten. 13. SIE versicherten im, in lediglich zu fesseln und zu übergeben, woraufhin SIE in MIT's way new and silent banden und aus seinem Versteck wegführten. 14. Als Alihi erregt und die Feiliste im triumphierend entgegenliefen, kam der Geist des Herrn über ihn, so dass die Seel und seinen Armen wie verbrannte Faden von ihm abfielen. 15. Entdeckt den frischen Kiefernaschen eins Esels, ergriff in entschlossen und erschlug damit im Kampf tausend Männer der Feiliste. 16. Danach rief Simpson aus, dass sein Feinde mit dem Kiefernaschen eins Esels besiegt und ein gewaltig Anzahl von Männern niedergestreckt habe. 17. Sobald der Sein Reed beendet hat, warf den Nocken weg, weshalb dieser ort fortan den Namen Ramatli he trug. 18. Dieer Jedoch unter extremem Durstlit, betit zum Herrn und fragte, eber nach diesem großen Sieg nun vor Schopfung sterben und in die Hände unbeschnitten in fallen muss. 19. Gott auf nicht daraufhin ein Vertifung im Boden bei Lehi, aus der Wasserfloss, so dass Simpson nach dem Trinken sein Kraft as Urukawan und sich erholt. 20. In der Folgezeit übte Simpson waren der Vorherrschaft der Feiliste Zwanzig jahr lang das Amt des Richters über das Volk Israel aus.